Ein deutsches Märchen. Schwanensee. Es war einmal, weit weg in einem tiefen Wald, war ein See, der als Schwanensee bekannt war. Auf ihr lebte ein einzelner Schwan, der leise und anmutig im klaren Wasser schwebte. Der Schwanensee, obwohl er wunderschön war, verbarg ein Geheimnis. Nach Sonnenuntergang verwandelte sich der Schwan in eine schöne junge Frau. Die Frau war eine Prinzessin und ihr Name war Odette. Sie war von einem bösen Zauberer namens Rotbart verflucht worden, weil er ihre freundliche Art hasste. Der einzige Weg, den Zauber zu brechen, war, wenn sie die wahre Liebe fände. Odette, immer noch verflucht, wie ich sehe. Hast du den Zauber noch nicht gebrochen? Lach so viel du willst. Meine wahre Liebe wird definitiv kommen und mich retten, Rotbart. Wahre Liebe? Wer wird dich in diesem dunklen Wald finden? Und wer würde einen Schwan lieben? Du wirst hier für immer alleine sein. Er wird kommen. Mein Herz sagt es mir. In einem Königreich unweit des Waldes lebte eine Königin, die sehr freundlich war. Sie hatte einen Sohn, Prinz Siegfried, der gut aussah, klug und stark war. Doch Freundlichkeit war nicht wirklich sein Ding. Eines Abends rief die Königin ihn zu sich. Siegfried, komm her. Ich habe eine Überraschung für dich. Welche Überraschung könntest du einem erwachsenen Mann bieten? Ein Pferd? Wow, Mutter, es ist wirklich ein durchschnittliches Pferd. Komm schon, Siegfried. Nicht wirklich. Er sieht nicht stark genug aus. Mutter, au! Nun, mir scheint es lebhaft genug. Vielleicht solltest du ihn Stomper nennen. Hör zu, ich habe noch eine weitere Überraschung für dich. Siegfried sah drei schöne Mädchen, die anmutig auf ihn zukamen. Diese Jungfrauen sind gekommen, um dich zu treffen, wegen... Heirat? Aber ich will nicht heiraten, Mutter. Und diese Mädchen, sie mögen mich nicht einmal. Sie wollen mich nur heiraten, weil ich ein Prinz bin. Oh, wie unhöflich. Siegfried, was willst du damit sagen? So ist es nicht. Ich will mir das hier nicht anhören. Komm, Pferd, mal sehen, wie stark du bist. Lass uns irgendwo hingehen, weit weg von hier. Stomper nahm seine Hufe in die Luft und galoppierte mit voller Geschwindigkeit aus dem Königreich hinaus. Prinz Siegfried konnte ihn nicht kontrollieren. Und egal wie sehr es versuchte, das Pferd machte weiter. Bald erreichten sie den Wald. Stomper blieb plötzlich stehen und Prinz Siegfried wurde auf einen Haufen Blätter geworfen. Verfluchtes Pferd kann nicht mal galoppieren. Dafür wirst du bezahlen. Aber als er sich umdrehte, sah er den See vor sich. Er war so überrascht, dass er fast seinen schlechten Tag vergessen hätte. Er stürzte in die Tiefe neben einige Büsche und starrte auf den See hinaus. Endlich noch etwas Ruhe und Frieden. Warum tut Mutter das? Sie will, dass ich jemanden heirate, den ich nicht einmal kenne. Und dann gibt sie mir ein Pferd, das ich nicht mal mag. Was für ein schrecklicher Tag. Als der Prinz über seinen schlechten Tag brummte, hatte sich Prinzessin Odette hinter einem Baum versteckt und beobachtete ihn nun. Wer ist dieser Mann? Er scheint wirklich wütend über etwas zu sein. Alles ist schrecklich. Die Welt ist schrecklich. Sogar diese Blumen sind schrecklich. Als sie sah, wie er die Blumen ruinierte, war Odette wütend. Hey, das kannst du den Blumen nicht antun. Sie haben dir nichts angetan. Prinz Siegfried war fasziniert von der Schönheit von Odette. Wer bist du? Ich bin Odette, Prinzessin dieses Sees. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen und die armen Blumen zu zerstören? Ich bin Prinz Siegfried. Warum sollte ich mich um diese dummen Blumen kümmern? Sie sind nicht dumm. Sie haben Gefühle wie du und ich. Stimm nur nicht mit ihr überein. Odette legte ihre Hand auf die Blume und ließ sie wieder blühen. Prinz Siegfried war schockiert. So etwas hat er noch nie gesehen. Odette sah sein erstauntes Gesicht. Sie drehte sich zu ihm um und lächelte. Warum lächelst du mich so an? Wenn du jemanden hilfst, der in Not ist, wirst du es auch wissen. Versuche es. Es schadet dir nicht, nett zu sein. Beleidigst du mich? Das ist so albern. Ich gehe jetzt. Komm schon, Pferd. Hey, Prinz. Versuch es doch einmal, selbst zu lächeln. Was auch immer. Prinz Siegfried galoppierte schnell zurück. Es war ein langer Weg und inzwischen wurde die Nacht zum Morgengrauen. Unterwegs traf er einen armen alten Mann. Junger Mann, würdest du mir etwas Wasser geben? Ich bin sehr durstig. Wasser? Was erlaubst du dir? Gerade dann erklang Odettes Stimme deutlich in seinem Kopf. Hey, Prinz, es ist nie zu spät, um nett zu sein. Hier, du kannst das hier haben. Trink alles. Ich will es nicht. Oh, danke. Du bist zu freundlich. Der Prinz war so überrascht, dass er tatsächlich lächelte. Er ritt nun gut gelaunt weiter und kam bald nach Hause. Am nächsten Tag im Palast ließ er die Mädchen zu sich kommen. Etwas, das er nie zuvor getan hatte. Und als er ihre Gesichter sah, fühlte er sich noch besser. Das ist es also, was sie meinte. Ich denke, ich werde sie erneut heute Abend besuchen. Nachts schlich er sich also wieder raus zu seinem Pferd. Psst, ich bin's. Ich will zum See reiten. Bring mich sofort dorthin. Was machst du? Ich meine, bring mich bitte zum See, Stomper. Und sie ritten zurück zum See. Odette war sehr überrascht, ihn wiederzusehen. Oh, du bist zurück? Warum? Was meinst du damit, warum? Darf ein Prinz nicht dorthin gehen, wo er will? Außerdem, danke, dass du mir gestern etwas ganz Besonderes beigebracht hast. Es ist mir ein Vergnügen. Komm, ich zeig dir alles. Dir auch. Sein Name ist Stomper. Hi, Stomper. Du bist ein gutes Pferd. Nun, lass uns nicht damit anfangen, ihn gut zu finden. Die ganze Nacht über lachten und plauderten Siegfried und Odette. Sie zeigte ihm viele schöne Stellen am See. Aber ihre Freundlichkeit und Schönheit war alles, worauf er achtete. Jede Nacht ging er zu ihr und bei Tagesanbruch trennten sie sich. Im Laufe der Tage wurde allen klar, wie freundlich und großzügig der Prinz geworden war. So, ich muss dir etwas sagen. Ja, Mutter? Heute Abend werden alle Mädchen des Landes zu einem Ball eingeladen und du musst mit ihnen tanzen. Aber Mutter, ich habe dir bereits gesagt, dass ich keine von ihnen liebe. Mein Kind, das Volk des Königreichs freut sich darauf, dass ihr Prinz heiratet und dann den Thron als König besteigt. Morgen musst du dir eine Braut aussuchen. Das ist mein letztes Wort. Was soll ich tun, Stomper? In dieser Nacht tanzte der Prinz mit all den schönen Mädchen, die dort waren. Er lächelte sie süß an, aber er konnte nur an Odette denken. Der Ball dauerte fast die ganze Nacht, aber als er endlich vorbei war, schlich sich der Prinz aus dem Palast. Stomper, lass uns Odette finden. Sollen wir? Sie galoppierten schnell durch die kalte Nacht. Sie bemerkten nicht, dass dicht hinter ihnen ein Schatten folgte. Bald erreichten sie den See und keuchten. Odette! Odette! Odette! Warum, Siegfried? Heute Abend bist du sehr spät. Oh, ist alles in Ordnung? Odette, ich bin hergekommen, um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Werde bitte meine Frau. Oh, ich kann nicht. Was? Warum nicht? Weil ich... In diesem Moment ging die Sonne auf und bevor Odette ihren Satz beenden konnte, hatte sie sich vor den Augen von Prinz Siegfried in einen Schwan verwandelt. Odette, nein! Was ist mit dir passiert? Wie bist du ein Schwan geworden? Siehst du, vor langer Zeit hatte mich ein grausamer Zauberer namens Rotbart verhext. Ich bin wegen seiner Magie bei Nacht ein Mensch und bei Tag ein Schwan. Nur wahre Liebe kann diesen Zauber brechen. Dann lass mich ihn für dich brechen. Ich werde dich von ganzem Herzen lieben, egal ob du ein Schwan, ein Mensch oder sonst etwas bist. Du denkst, einen Zauber zu brechen, ist so einfach? Denkst du, wenn du sagst, dass du liebst, beweist das deine Liebe? Nein, wahre Liebe braucht Opfer. Bist du bereit, für die Liebe zu opfern? Ja, das bin ich. Ich werde alles für sie tun. Sehr gut. Nein, Siegfried, wie kannst du das nur antun? Nein, Odette, entfache meine Liebe. Odette! Ihr Dummköpfe! Oh, Odette, meine Liebe. Bitte, Odette, bitte wach auf. Mit einem bösen Grinsen im Gesicht drehte sich Rotbart um und begann zu verschwinden. In diesem Moment kam Stomper von hinten und traf ihn. Rotbart verlor beim Fliegen durch die Luft seinen Zauberstab. Mit all seiner Kraft trat Stomper seine Hufe in die Luft, zerstampfte den Zauberstab und der brach in zwei Hälften. Nein! In diesem Moment löste sich Rotbart in Luft auf und wurde nie wieder gesehen. Plötzlich kamen magische Funken aus den Resten des Stabes hervor. Die Funken flogen zu Odette und Siegfried hinüber und berührten sie. Sofort verwandelten sich Siegfried und Odette sich wieder zu menschlichen Gestalten und öffneten langsam ihre Augen. Odette, Odette, geht es dir gut? Ja, es geht mir gut. Was ist mit Rotbart passiert? Nun, sagen wir einfach, dass Stomper sich um ihn gekümmert hat. Der Prinz und Stomper brachten Odette in den Palast. Siegfried erklärte seiner Mutter alles, die sich so sehr über die kluge Prinzessin freute, dass sie sofort der Hochzeit zustimmte. Odette und Prinz Siegfried hatten eine prächtige Hochzeitszeremonie. Prinz Siegfried bestieg den Thron als König und das Volk des Königreichs freute sich sehr darüber. Ihr fragt euch, was ist aus Stomper geworden? Nun, Stomper wurde zum Oberbefehlshaber der königlichen Armee ernannt und sorgte dafür, dass Unheilstifter wie Rotbart vom Königreich entfernt blieben.